Ästhetischer Kapitalismus. Besonders verfeinerte Speisen und Getränke sind Teil eines größeren Phänomens der Moderne, nämlich der Individualisierung. Neben ausgefallenen Abendessen und Cocktails gehört inzwischen für die urbanen Eliten dazu das skandinavische Vintage-Sideboard, das abstrakte Gemälde aus einer Galerie in der Berliner Fasanenstraße, die Sneakers in limitierter Auflage, das kaltgepresste Olivenöl aus Kreta, eine Abenteuerreise mit dem Jeep durch die Mongolei und 3 Tage wach beim Burning Man Festival in der Wüste von Nevada. Sobald wir alles besitzen, was wir zum täglichen Leben benötigen, müsste unser Konsum eigentlich deutlich nachlassen. Das ist aber nicht der Fall, denn in diesem Moment setzt der ästhetische Kapitalismus ein. Jetzt wollen wir das ästhetisch Neue und Besondere, die Singularitäten, wie der Soziologe Andreas Reckwitz sagt, originelle oder seltene Einzelstücke und unwiederholbare Ereignisse. Und daher konsumieren wir weiter. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat schon vor einem halben Jahrhundert in seiner einflussreichen Studie Die feinen Unterschiede herausgearbeitet, dass es beim Konsum genau darauf ankommt. Mit Gütern und Vorlieben wollen Menschen einen Distinktionsgewinn einstreichen, sich also sichtbar nach unten gegenüber den weniger Vermögenden abgrenzen. In Bourdieus Studie hören Hochschullehrer am liebsten Bachs wohltemperiertes Klavier, Kleinkaufleute und untere Angestellte hingegen an der schönen blauen Donau. Testpersonen aus der Pariser Oberschicht begeisterten sich für abstrakte Fotografie und avantgardistische Theaterstücke, Arbeiter aus der Provence konnten nichts damit anfangen. Will man mit diesem Modell die Gegenwart erklären, ist allerdings nur die halbe Geschichte erzählt. Denn erstens individualisieren sich inzwischen auch die Einkommensschwachen, wie zum Beispiel Studenten und urbane Lebenskünstler, und zweitens fehlt dem individualistischen Konsum oft die soziale Komponente, denn den Wildkräutersalat kann man auch alleine in der Singlewohnung verzehren, während die kuratierte Playlist mit Smooth Jazz der frühen 80er Jahre auf Spotify läuft.